Darf ich mich kurz an dir labern, ich muss darauf bestehen. Was ich wirklich gerne wüsste, deine Blicke klingeln müsste, dann darf ich sie auch so verstehen. Wie wär's mit einem kleinen Spiel? Dein Einsatz ist ein Sexappeal. Du bist eine Lady, so come on baby, let's get shady. Oh, schönes Mädchen. Pussy.